Oh Leute, neulich, du, da hatte mir ein Freund so eine Seite empfohlen, so eine Erotikseite, ne? Und also, als ich die aufmachen wollte, ne, da waren ja so viel Pop-Ups, ne? Also diese Pop-Ups da, die da kommen, ne? Also ich war völlig durchgepoppt schon. Und eine Stunde habe ich gebraucht, bis ich die ganzen Pop-Ups alle zu hatte, ne? Also das war ja erstmal schon, ne? Und dann ist mir noch der Browser abgeschmiert und dann hatte sich der Rechner noch erhängt. Also ja, und zwischendrin, ohne dass ich das gemerkt habe, da war mir auch noch einer abgegangen, ne? Also eine Sauerei war das im Büro. Nee, Leute, also echt jetzt, ne? Also die arme Reinemacherfrau, die das abends hat sauber machen müssen, ne? Also wirklich wahr, also diese Pop-Ups, ne? Also passt da bloß mit auf, ne? Da kann dir so innerlich eine abgehen, ne? Du hast das alles ausgeschaltet in deinem Browser und dann da geht noch so ein Pop und noch so ein Pop und noch so ein Pop, ne? Du bist, wenn du auf so eine Seite bist, dann bist du vorher durchgepoppt, bevor du überhaupt angekommen bist, ne? Aber so ist das Leben, ne? Das hätte ich dir auch schon vorher sagen können. Nun reicht's aber. Erst mich auf die Seite locken und jetzt ist nur auf das Verfallsdatum von deinem Präser gucken sollen. Dann wäre das Ganze nicht passiert. Was jetzt? Du meinst, ich soll ein Kondom über meinen Rechner ziehen, sozusagen als Firewall oder was? Genau, denn Kondome schützen. Ja, ich glaub's jetzt auch, dass mich eine Schnecke beißt. Gib AIDS keine Chance. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.bzga.de.